Radio Erft. In the mix. In the mix. Mit DJ Enrico Ostendorf. But I Elft in the Mix mit DJ Enrico Ostendorf. Together we can't fall. Not if If we all stand together, we can fall. Not if we all hold each other as we walk. Where? promise you I will be your love as the nights get longer. I will follow you, never let you go. Yeah, I keep dreaming. Let it show. You got to. Let it show. Yeah, yeah. Let it show. Uh-huh. Die Lage im Nahen Osten ist eine humanitäre Katastrophe. Tausende Menschen sind tot oder verletzt. Hunderttausende Familien fliehen vor der Gewalt. Aktion Deutschland hilft. Das starke Bündnis der Hilfsorganisationen leistet den Betroffenen Nothilfe. Mit Trinkwasser, Nahrungsmitteln und psychologischer Unterstützung. Helfen Sie jetzt mit Ihrer Spende. www.aktiondeutschlandhilft.de. Radio Erft. In the mix. Or I go Houdini, I come. varón enredado con una domi. Ya tengo un tigre que me saqué parecía lo weekend. De ti ya me olvidé, ya me olvidé. ¿A ti qué te pasa? ¿Pa' qué estás llamando? Si ni la estás pasando bien, pero no tanto. Ya tu falso amor no va a joderme otro verano. Ponte las llantas y arranca por el carajo. Arranca, yo sé que te llamo. Yo no te pa' ti, me puse rica y a ti no te gusta. Te como el cangri, lo que pasó, pasó. Suerte encontrando a una como yo. Me jodiste un verano, pero este no. ¿A ti qué te pasa? Pero de una vez, dile que tú eres mi mujer. Que aunque yo soy un infiel, el que se va pa'l carajo es él. Sé que te quilla y que te llena de odio, por eso es que tú te vas con otro. Cuando tú me dices que a él lo quieres, eso es porque yo ando con mujeres. No es de boca el que te sofoca. Yo sé que él como yo no te choca. Te gusta tanto que te pone loca. Bájale dos a la tóxica celosa. Así que te pasa. Musikmix nonstop. Radio Erft. In the mix. Mit DJ Enrico Ostendorf. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long. Till I hit the dance floor, hit the dance floor. Control. Will you say yes to me? Tell me quando, quando, quando you mean happiness to me. Oh, my love, please tell me when. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Let me show. Yeah. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Drop top, how we rollin', down on call it South Beach. Yeah. Look like Kelly Rowland, this might be my destiny. Yeah. She want me to eat it, I guess then it's on me. That you know I got the sauce like a fucking recipe. She just wanna do it for the grand. You know you. She just want this money in my hand. I know you. I'ma give it to her when she dance, dance, dance. Ay. She gon' catch a Uber out the Calabasas. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Jackie Chan. Hier kommt das Das Weihnachtsgeschenk für jeden Disney-Fan. Disney in Concert. Die neue Tour Believe in Magic. Lass dich verzaubern und erlebe die schönsten Disney-Momente mit dem Hollywood Sound Orchestra. Den Soundtrack aus den beliebten Filmen live erleben. Ab Frühjahr 2024 in NRW. Köln, Halle Westfalen und Oberhausen. Jetzt Tickets sichern. Disney in Concert. Präsentiert von uns, den NRW-Lokalradios. Andern Freude machen, Kerzenschein und Kinderlachen, diesen Zauber verstehen, all das wird zusammen. Und darum gibt es bei Poco jetzt vom 16.12. bis 29.12. 20% Rabatt auf Möbel und 5% bei Selbstabholung, außer auf bereits reduzierte Ware, Hotdeal-Artikel und online-exklusive Artikel. Jetzt bei Poco. Hier ist Atze Schröder, euer Erlöser, und gebt zu, ihr habt doch alle gesündigt. Erlebt Atze Schröder live mit seinem neuen Programm Der Erlöser. Essen, trinken, Malle, FC Bayern-Fan, egal was, ich vergebe euch, denn ich bin der Erlöser. Atze Schröder live in NRW, präsentiert von uns. Ich übernehme all eure Schuld und vielleicht auch eure Strafzettel. Tickets und Termine auf unserer Homepage. Radio Erft.de. Ich freue mich auf euch. Ja, nee, ist klar.